Hitler weiß, dass er die Spannungen des Konfliktes in übermenschliche Sphären erhoben hat. Aus hermetischen Gesetzgründen würde die Niederlage vorübergehend sein, was nicht der letzte Schluss des Konfliktes bedeuten konnte. Der Jude würde die Welt zeitweise beherrschen. Hitler hat es gesagt: Wenn ich diesen Krieg gewinne, werde ich dem Judentum einen Todesschlag versetzt haben. Wenn ich ihn verliere, wird die jüdische Herrschaft kurz sein. Weil er so dachte, weil er dies wusste, konnte Hitler nicht den Einweihungsfehler begehen, sich physisch zu beseitigen, so als ob er wirklich verloren hätte. Dann wäre er weder auf der Höhe der kosmischen Ereignisse noch der des Feindes gewesen. Außerdem nimmt ein Avatar sich nicht das Leben. Er ist Herr über den freiwilligen Tod. Matiyam Yaya. Er löst sich, entfernt sich mit oder ohne den Körper in einer Scheibe aus Feuer, aus Gold. Hitler war nicht frei, um als Mensch hierüber entscheiden zu können. Er befand sich in einem hyperboreischen Archetypus oder der Archetypus befand sich in ihm. Der Archetypus des Führers. Und ein Gott bringt sich nicht um. Wotan bringt sich nicht um. Er löst sich nur auf, verlässt seinen Körper oder verschwindet mit seinem Körper, wie die Sonne in der Dämmerung, in der Götterdämmerung. Mit Wagners Musik, wie es Großadmiral Dönitz veranlasst hatte, als er seinen Aufbruch ankündigte. Dies alles hat Hitler bereits gewusst, als er sich entschloss, Russland anzugreifen, Ratschläge überhörend. Den Beweis dafür findet man in dem Schlüsselwort, das er dem Ostfeldzug gegeben hat: Unternehmen Barbarossa. Friedrich I. von Hohenstaufen, genannt Barbarossa, stirbt nie. Er verschwand nur im Jahre 1190, 100 Jahre nach dem ersten Kreuzzug. Er schläft in der Höhle des Kyffhäuserberges, bewacht von den Raben Hugin und Munin. Sie werden ihn wecken, wenn die letzte Schlacht geschlagen werden soll, aus der Deutschland siegreich hervorgehen wird. Es sind Wotans Raben. Nun gut, Friedrich Rotbart ist bereits in dem Führer erwacht. Nach dem Russlandfeldzug wird er wieder in seine Höhle im Berg, irgendein heiliger Berg auf dieser Erde, zurückkehren, um zu schlafen und dann wieder aufzuwachen. Im Bunker kurz vor seinem Verschwinden wurde Hitler von einem SS-Offizier gefragt: »Mein Führer, für wen werden wir nun kämpfen?« Hitler antwortete: »Für den Mann, der kommen wird.« Noch vor der misslungenen Mission Hess hätte Hitler begonnen, das wahre Unternehmen Barbarossa vorzubereiten, das nicht dasjenige in Russland war, sondern das seiner Abreise und späteren Wiederkehr. Und die Abreise musste wie immer erfolgen in einer Feuerscheibe, einem fliegenden Wagen, wie Henoch, wie Melchisedek, wie Rama. Die Rückkehr wird diejenige Kalkis sein, auf einem weißen Ross mit Namen wie Mana. Obwohl der Führer unmittelbar oder über seine Doppelgänger, die nach seinen genauen Anweisungen handeln, ebenso wie im Falle Rudolf Hess, den Russlandfeldzug weiterführt, seine ganzen Anstrengungen dort konzentriert, um ihn zu gewinnen, was ihm beinahe gelungen wäre, wenn es den Verrat nicht gegeben hätte, widmet er sich gleichzeitig der Vorbereitung jenes anderen Unternehmens Barbarossa. Dönitz hatte bereits mit seinem Unterseeboten einen uneinnehmbaren Ort ausfindig gemacht, ein Erdenparadies für den Führer, das heißt für Barbarossa, damit er schlafen und wieder auferstehen kann. Doch die hauptsächlichste Aufmerksamkeit der Eingeweihten des Ahnenerbes, der Weisen des esoterischen Hitlerismus, musste sich darauf konzentrieren, den Schatz zu entziffern, den Stein, den Mont Segur in den Höhlen von Sabarté entdeckt, wo ihn Otto Rahn zuerst gesucht hat. In der Gralsburg von Berchtesgaden hat man ihn entziffert. Die hyperboreische Wissenschaft ist wiedergewonnen worden und wird den Bau der Vimanas von Neuem ermöglichen. Die Wissenschaft der Antigravitation des Orichalco, von der uns Platon erzählte, ist wiederentdeckt. Danach ist alles andere bedeutungslos. Ich habe mit einigen ehemaligen Kämpfern der SS gesprochen, die an der russischen Front und während der letzten Offensive in den Ardennen unheimliche Waffen im Einsatz gesehen hatten, die die feindlichen Flugzeuge während des Fluges auflösten, Blitze, die eine Leere hinterließen, wo vorher ein Tanker gewesen war oder den Feind lähmten, ohne ihn zu töten. Sie wurden nur einmal eingesetzt und verschwanden dann. Warum? Fragten sie sich. Vielleicht Verrat? Skorenzi erklärte, dass die Alliierten ihre gesamten Kriegskosten reichlich ersetzt bekommen hätten durch die erbeutelten deutschen Pläne für weitere Erfindungen. Warum die Nazis wohl diese nicht eingesetzt haben? Skorenzi erklärte weiter, dass Hitler ihm mitgeteilt hätte, dass man die Atombombe herstellen könnte, dass er sie aber nie einsetzen würde. Bis zuletzt hat Goebbels gesagt, dieser Konflikt würde durch Hitler mit einem schrecklichen Schlag beendet werden. Doch der Führer tat dies nicht, wollte es nicht tun, er konnte es nicht. Weil es nicht der hyperboreische Stil seines Archetypus war. Wir sagten es schon. Während meiner ersten Unterredung mit der Fliegerin Hannah Reitsch in Neu-Delhi erzählte sie mir eine interessante Anekdote. Bei einem Probeflug hatte sie einen schweren Unfall erlitten und musste lange Zeit im Krankenhaus verbringen. Täglich erhielt sie von Himmler einen Strauß Blumen. Nachdem sie entlassen worden war, entschloss sie sich, Himmler persönlich zu danken. Dieser empfing sie in seinem Arbeitsraum, wo sie sich über Religion unterhielten. Himmler kannte die Bibel genau und sagte ganze Abschnitte daraus auswendig auf. Als sich Hannah Reitsch verabschiedete, sagte er zu ihr: Wenn Sie einmal irgendein Problem haben, zögern Sie nicht, mich persönlich aufzusuchen. So hat denn Hannah davon Gebrauch gemacht, als ein Freund ihrer Familie, der an führender Stelle bei der deutschen Botschaft in Schweden war, sie über Berichte, die in jenem Land erschienen waren, informiert, wonach es zu Folterungen und Tötungen von Juden in den Konzentrationslagern der Nazis gekommen sei. Hannah bat um eine Audienz bei Himmler, der sich in Berchtesgaden befand. Er empfing sie und Hannah berichtete ihm über das aus Schweden Erfahrene. Himmler rief: »Wie können Sie so etwas glauben?« Darauf antwortete Hannah: »Wenn es nicht wahr ist, dann dementieren Sie dies öffentlich.« Am nächsten Tag brachten alle Zeitungen in Deutschland das Dementi dieser Verdächtigungen.